Am 31. Mai fand im Kim Il-sung Stadion in Pyongyang das zweite Spiel zwischen der TFA-Yaka-Fußballmannschaft Kiguanza und der mongolischen Fußballmannschaft Eritim statt, die zur Gruppe 9 Ostasien-Region des AFC-Pokal-Turniers 2017 gehören. Beim Spiel besiegte der Gastgeber die mongolische Mannschaft mit 7:0. Und bei ihrem zweiten Spiel gegen die mongolische Mannschaft Eritim, das am 17. Mai in der Mongolei ausgetragen wurde, schlug die TFA-Yaka-Fußballmannschaft 25. April ihren Gegner mit 5:0. Die TFA-Yaka-Mannschaft 25. April, die den ersten Platz in der Gruppe 9 Ostasien-Region des AFC-Pokal-Turniers 2017 belegt hat, ist in die nächste Runde gestiegen.